und zwar mit dem Organisten Franz Lerndorfer und seiner Choralbearbeitung über »Es ist ein Ruß« entsprungen. Der Organist Franz Lerndorfer und die Bearbeitung des Chorals »Es ist ein Ruß« entsprungen zu Beginn des Concerto Barbarise heute an Heiligabend. Ihm folgt ein Blick nach Spanien, Frankreich, Italien und in die Niederlande. In den nächsten vier Weihnachtsliedern von Max Beck-Schäfer für Sänger mit Begleitung hören Sie die Sinfonica mit einem Canto di Natal, Quando nascete Nino und Nun seid willkommen, an der Harfe begleitet von Irmgard Koschawski. Say. Thank you. An Heiligabend wird mit der Familie und einem Cena de Navidad gefeiert. Nach Spanien ging es hier zuletzt mit einem Canto de Natal, mit dem die Sinfoniker ihren Blick auf das Weihnachtsfest mit vier Liedern aus den Niederlanden, aus Italien, Frankreich und eben Spanien beendet haben. Die Sätze stammten von Max Beckschäfer, an der Harfe begleitete Irmgard Gorschawski. Und jetzt folgt von Hans Stadelmeier die Sonata Pastorale für Blockflöte und Hammerklavier. Thank you. Thank you. Thank you. Das war eine Sonata Pastorale von Hans Stadelmeier. Weihnachtliches jetzt wieder mit dem Organisten Franz Lerndorfer und einer Choralbearbeitung, diesmal über Zu Bethlehem geboren. Thank you. Lerndorfer spielte die Choralbearbeitung. Eine Musik zu Weihnachten hat jetzt auch der Flötist Markus Zahnhausen vorbereitet. Sie stammt von Ruth Zechlin. Eine Musik zu Weihnachten der Komponistin, Cembalistin, Organistin und ehemaligen Rektorin der Hochschule Hanns Eisler in Berlin, Ruth Zechlin. Markus Zahnhausen hat gespielt. Und damit geht es weiter nach Nürnberg, in die Kirche St. Martha mit einem Konzert der Pianistin Silke Avenhaus. Im Programm hatte sie dabei auch das Buch der Sterne von Wilfried Hiller. Thank you. Thank you. Ja, auch ein weihnachtliches Thema, die Sterne, denen Wilfried Hiller 25 Klavierstücke zusammengefasst unter dem Titel Buch der Sterne gewidmet hat. Einige davon spielte die Pianistin Silke Avenhaus bei einem Konzert in der Nürnberger Kirche St. Martha. Das ist das Concerto Barbarese auf Bayern 2, heute an Heiligabend, und da haben wir noch einmal eine Choralbearbeitung. Wie zu Beginn, dazu drei Weihnachtspränudien und von Peter Kiesewetter La Notte, eine Kammermusik für Flöte, Viola und Harfe. Thank you.

La Notte, das war ein Trio von Peter Kiesewetter für Flöte, Viola und Harfe, gespielt hat das Debussy-Trio München. Mit süßem Freudenschall vom Himmel hoch und stille Nacht. Mit drei Weihnachtsprenodien von Arthur Pichler geht es weiter durch die Nacht im Concerto Bavarese. An der Märzorgel des Augsburger Doms hören Sie damit den Organisten Klaus Linsenmeier. Thank you. Arthur Pichler hatte diese drei Weihnachtspräludien nach Liedern für die Weihnachtszeit für Orgel bearbeitet. Sie hörten damit Klaus Linsenmeier. Er spielte an der Märzorgel des Augsburger Doms. Und wir enden so, wie das Concerto Barbarese an Heiligabend begonnen hat, mit Franz Lerndorfer an der Orgel der Münchner Hochschule für Musik und mit einem weiteren Choral hier über »Wie schön leuchtet der Morgenstern«.